Deutschlandfunk. Nachtkonzert. Hier geht's weiter mit dem Nachtradio und dem Soundcheck. Das Thema heute: Lautmalereien. Im Studio ist Günther Jansen. Vielleicht auf den ersten Blick kein Anwärter für unser Thema heute, Lautmalereien, aber das Schubiduba am Ende fand ich dann doch so überzeugend, dass ich mit Shocking Blue diese zweite Soundcheck-Stunde eröffnet habe. Shocking Blue, zur Erinnerung, die erste holländische Gruppe, die einen Nummer 1-Hit in den USA hatte, 1970 mit Venus. Eben das Lied hieß Inkpot. Diese Schubidubas, Nils Sedaka, Schingelingeling, Schalalalalas und so weiter gehören schon lange zum Repertoire der Popmusik. Bei der nächsten Band ist es wieder etwas anderes. Elizabeth Fraser von den Cocteau Twins sang in ihrer eigenen lautmalerischen Sprache. Für sie war das die sinnvollste, stimmigste Art und Weise, sich mit ihrem Gesang zu den atmosphärischen Backings ihrer Bandkollegen zu verhalten. Die Cocteau Twins aus Schottland, im Kern waren das immer Elizabeth Fraser und Robin Guthrie. Die meiste Zeit war auch der Bassist Simon Raymond mit von der Partie. Thank you. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. Please take my hand. Let me tell you that. In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come? Manchmal entsteht Lautmalerei auch aus Versehen. Beim größten Hit der kalifornischen Band Iron Butterfly war das der Fall. Sänger und Hauptkomponist Doug Engel war mit einem neuen Stück beschäftigt. Er hatte es gerade als Demo auf sein Tonbandgerät aufgenommen. Ein Bandkollege hörte es und mochte es und fragte nach dem Titel. Bislang war es nur ein Instrumentalbacking. Engel war sich noch nicht hundertprozentig sicher und murmelte etwas, das der andere offenbar falsch verstand. Denn am nächsten Tag sagte er, dass er den Titel des neuen Songs wirklich gut fände, In a Garden of Eden. Dabei hatte Engel ihm gesagt, In the Garden of Eden. Egal, es wurde Iron Butterflies größter Erfolg. Die LP-Version nahm 1968 eine ganze Seite ein. Sie war über 17 Minuten lang, eben die stark gekürzte Singlefassung von In a Garden of Eden. Bei den nächsten beiden Stücken spielt jeweils nur eine Silbe eine tragende Rolle, und zwar Fa. Beides sind Live-Aufnahmen. Zunächst Talking Heads, Psycho Killer. Say something once Why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa pa pa pa pa. Run away. Oh, oh, oh, oh. Everybody here, give me a hand, give me a hand. Yeah. Listen. How this time, you be up to me. Das zweite Fahrstück nach den Talking Heads kam eben vom viel zu früh verstorbenen Otis Redding. Sein Fa-Fa-Fa-Fa-Fa in Klammern Sad Song in einer Live-Version. Und wir bleiben noch beim eher harmlos lautmalerischen Silbenbilden. Die Beatles hier mit Opla-Di, Opla-Da. Aber mal nicht in der bekannten Version vom Weißen Album, sondern mit einer früheren Studioaufnahme, die vor einigen Jahren im Zuge der Anthology-Serie veröffentlicht worden ist. My ding-a-ling-a-ling. ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. Then mama took me to grammar school. I stopped off in the festival. Every time that bell would ring, catch me playing with my ding-a-ling-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. Take it! Climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. Fell so hard I heard bells ring, but held on to my ding-a-ling-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. One day while swimming across Turtle Creek, man, those snappers all around my feet. Was so hard swimming across that thing, with both hands holding my ding-a-ling-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, your ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling. Manchmal eignen sich lautmalerische Silben auch dazu, etwas zu sagen, was man sonst nicht hätte sagen können, ohne zensiert zu werden. My Ding-a-Ling, Chuck Berry, der Mann hinter all den tollen Rock'n'Roll-Stücken wie Sweet Little Sixteen, Roll Over Beethoven, Reelin' and Rockin' und wie sie alle heißen, hatte ausgerechnet mit dieser anzüglichen Jux-Nummer seinen einzigen Nummer-1-Hit in England. Traurig aber wahr. Aber so etwas war genau der richtige Stoff, aus dem der Engländer Judge Dredd ebenfalls Anfang Mitte der 70er Jahre seine zotigen Reggae-Version machte. Ich kam an dieser schrecklichen Fassung einfach nicht vorbei. Es muss die Faszination des Grauens gewesen sein. Aber nun etwas ganz anderes, Lautmalerei pur des Franzosen Jean-Louis Brault in der Nachfolge der Dadaisten Hugo Ball oder Raoul Hausmann. Ha ha ha!

Das Schöne und oft auch Anregende, Aufregende an Popmusik ist ja unter anderem, dass sie sich aus allen möglichen Feldern speist. Film, Literatur, bildende Kunst, Klassik, Volkstümliches. Oder wie in unserem Fall den Lautmalereien anknüpfen, beispielsweise an Sprachexperimenten bzw. Happenings der Dadaisten und oder nachfolgenden Wort, Kunst, Stimm, Schöpfung. Hier war es der Franzose Jean-Louis Brault. Aber das ist ein eigenes, weites Feld. Lautgedichte von Dada bis Ernst Jandl. Musikalisch ging es danach weiter mit Anna und Mix, einer Schweizer Gruppe Mitte der 80er Jahre. Magda Vogel war hier die Frau, die mit ihrer Stimme alle möglichen Geräusche, Laute, Silben herstellen konnte. Und gleich noch etwas ganz Obskures, auch Mitte der 80er, der Sampler Musik für dich mit einer eklektischen Zusammenstellung von Punk bis Avantgarde erschien seinerzeit auf Haschplatten aus München. Und beigelegt war eine kleine Single mit diesem Eichkatzel 53 von einem gewissen Hans-Werner Freiherr von Brachwitz. Vielleicht ist das Lautmalerische daran ja auch einfach, dass man nicht versteht, worum es eigentlich geht. Also, in der Rote Hofgasse Nummer 10. Von der Bemin. Und die haben ein schönes Karibari-Vogel heißt. Karibari-Vogel heißt. Mit den Eichkatzel mit der Buschketten schwarz. Eichkatzel mit der Buschketten schwarz. Und die haben auch Lehrbumba. Und die Lehrbumba tun sie immer spülmüssig. Und vergessen ganz, dass die Karibari-Vogel heißen auf mies. Und das Eichkatzel mit den Buschgarten schwarz hüpft über die oberlichten Aussehen. Lehrmeister, sieht es, nimmt die Schlapfen. Haut auf die Lehrbumer. Lehrbumer, was sieht, was sieht, was sieht? der Schlapfen friert in die Fensterscheiben inni. Und alles ist hin. Der kommt heim, sieht er das, dass die Opa nicht hin ist. Hier, Schusch, Maria, Josephine, was hast du gemacht? Sagt die Lärmbuma, sagt der Master, die Lärmbuma haben sich gespielt mit den Eichkatzen, mit den Buschke, die Schwaf. Haben sie gespielt, dass sie gespielt, was sie? Haben vergessen, dass die Karibarik-Vogel heiß laufen ist. Das Eichkatzen ist über die Hocke liegen. Ich hab Schlapfen genommen auf die Lärmbuma zählt. Aber Lärmbuma haben sie duckt, was sie duckt, was sie. Und der Schlapfen ist in die Oberrichten eingesaugt. Ist alles hin. Wir haben im Laufe dieser Sendung die verschiedensten Arten von Lautmalereien gehört, von alter Schubidu-Ubidubi-Tradition bis hin zu freien, erfundenen Fantasiesprachen. Eben bei Genesis Abacab war es noch ein bisschen anders. A, B, A, C, A, B war ursprünglich mal die Akkordfolge einer früheren Version eben dieses Genesis-Stückes. Und die Musiker bezogen sich immer darauf, wenn es darum ging, selbst als das Lied später gar nicht mehr diese Folge von Akkorden hatte. Es blieb dann das Abacab-Lied, auch im Text. Bis zum Schluss jetzt noch einmal Magma, diesmal aus den 80er Jahren in neuer Besetzung. Aber immer noch mit dem Magma-Mastermind und Chefdenker Christian von Der, samt seiner von ihm entwickelten eigenen Sprache Kobayanisch. Ursprünglich waren das erstmal nur Silben, Wortfetzen, um überhaupt etwas Singtext zu haben, bevor man sich an den richtigen Text macht. Aber dann hat van Der festgestellt, dass diese zunächst improvisierte Sprache eine ganz eigene Kraft hatte. Jedenfalls war es bei Magma so und er standardisierte die denn auch und machte deinen eigenen kobayanischen Kosmos draus. Es ging hier heute auch nicht um besser oder schlechter, was man mit Sprache alles machen kann, sondern um zu zeigen, dass Lautmalereien ganz schön oft Bestandteil sind von Popmusik. Und für Susan Vegas, Tom Steiner, war noch nicht einmal Platz in dieser Sendung. Aus dem Studio in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Lady Fo, Anyson and a Lady Fo. I'm gentle and low, I'm here and there.

Stunde.